Sie stand vor kurzer Zeit neben mir im Hochzeitskleid und die ganze Sippschaft sah, wie gebannt hin zum Altar. Und ich und meine Inge hielten zitternd schon die Ringe. Da sagt sie statt dem Ja ein Nein, du stinkst ja wie ein Schwein. Hundekot, Hundekot, zerstörte mir mein Glück. Das kann doch wirklich mal passieren, es war doch nur ein Stückchen. Hundekot, Hundekot, brachte mir die Not. Nur wegen etwas Hundedreck lief mir mein Frauchen weg. Ich schöpfte neuen Mut. Viel Arbeit tut jetzt gut. Und mit neuem Schwung kam bald die Beförderung. Immer weiter stieg ich auf der Karriereleiter rauf. Doch bei der wichtigsten Präsentation, da roch ich's förmlich schon. Hundekot, Hundekot, das kann doch nicht sein. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit, da trat ich voll hinein. Nein, Hundekot, Hundekot, das kann dir schnell passieren. Doch kann man wegen Hundekot auch schnell den Job verlieren. Es dauerte nicht lang, da klopfte mein Vermieter an. Sein Entschluss war schon gefällt, denn ich hatte ja kein Geld. Frau Job und Wohnung weg, wegen etwas Hundedreck. Jetzt sitz ich hier am Straßenrand und wer frisst mir aus der Hand? Mein neuer treuer Hundefreund, er ist stets bei mir. Er macht sein Häufchen, wenn ich will, direkt vor Inges Tür. Hundekot, Hundekot, vor so manches Haus. Mein Ex-Vermieter und Ex-Boss, die rufen beide aus. Hundekot, Hundekot, was soll die Schweinerei? Doch ändern können's alle nicht, auch nicht mit viel Geschrei. Hundekot, Hundekot, wir sind zwar allein, doch haben wir zwei ja schließlich uns, nichts könnte schöner sein. Ja, Hundekot, Hundekot, was soll die Schweinerei? Doch ändern können's alle nicht, auch nicht mit viel Geschrei. Doch ändern können's alle nicht, auch nicht mit viel Geschrei. Auch nicht mit viel, auch nicht mit viel Geschrei.